sich Natur verrafft und reiset fast die Hoffnung ganz zu Boden. Selig sind die in der Höllenrachen der Tod erschrecklich machen, wenn sie zu verschlingen sucht. Vielleicht ist sie bereits verflucht zum ewigen Verderben. Speise, ja, werden meine Glieder zu Staub und Erde werden.